nicht grüber gleich, leonande Wunderer, die nur wenige sehen und täglich feiern. Für prächtige Sonnenaufgänge und das Wallen der Meere, für den Himmel durchscheinend wie die Unendlichkeit in mir. Für Herzschläge, die mich unablässig tragen, und Schatten der Bäume im verheißenen Jerusalem, wo du verraten von deinen eigenen die Liebe bewiesest, auferstanden über aller Qual. Eine nach anderer wird das Kreuz ersetzen, dein auferstandenes Herz der gerechten Zeichen. Intrigen und Lügen werden verstummen, deine Apostel enthüllen der Heuchelei Gift. Schöner Herr, dessen Liebe Krankheiten welken lässt und die Todesschuckungen der Erde stillt, der aufrichtige Herzen mit Segen stellt und mit Stürmen finsterste Pläne zerschlägt. Danke dir jetzt und immer, lebendiger Gott, Rüstung aller, die nach Gerechtigkeit dürsten, unter Geheul von Wölfen, die gezähmt sein wollen, und Dank für die Kinder. Unendliche Hoffnung. Sich tragen und Schatten der Bäume im verheißenen Jerusalem, wo du verraten von deinen eigenen die Liebe bewiesest, auferstanden über aller Qual. Eine nach anderer wird das Kreuz ersetzen, dein auferstandenes Herz der gerechten Zeichen. Intrigen und Lügen werden verstummen, deine Apostel enthüllen der Heuchelei Gift. Schöner Herr, dessen Liebe Krankheiten welken lässt und die Todesschuckungen